Neunte Szene. Nein! Nein! Bitte nicht! Oh Gott! Nein! Herr Graf, wachen Sie auf! Sie haben einen bösen Traum. Wie? Was? Dani, was für eine Nacht. Heute passiert noch etwas Schlimmes. Sie haben schlecht geschlafen, das ist alles. Ich war im Traum auf einer Wiese. Die Sonne scheint. Die Vögel singen. Ich fühle mich gut. Da, plötzlich, kommen Reiter. Sie haben schwarze Pferde und Schwerter aus Feuer. Sie reiten im Kreis um mich herum. Das war ein Traum, sonst nichts. Und dann ist es plötzlich dunkel. Vor mir ist ein Berg. Auf ihm sitzt ein alter Mann und lacht. Die Reiter mit den Schwertern kommen immer näher. Sie kennen alle meine Sünden. Der Alte lacht und lacht. Dani, hol den Pastor. Ich habe immer gesagt, es gibt keinen Gott. Aber was ist, wenn es doch einen gibt? Wenn ich nach dem Tod für meine Sünden bezahlen muss? Gott? Das ist ein Märchen für Kinder und arme Leute. Wir haben nur dieses Leben. Und danach ist alles aus. Und das wollten Sie mir mitten in der Nacht sagen? Sie haben Angst vor dem Tod. Unsinn! Den Menschen in Ihrem Land geht es schlecht. Sie haben Hunger und Angst. Nach Ihrem Tod müssen Sie für all das bezahlen. Bezahlen? Es gibt sicher noch schlechtere Menschen als mich. Nur zwei Sünden sind schlimmer als Ihre. Vatermord und Brudermord. Was? Was sagst du da? Graf von Moor, Sie sind ja ganz blass. Raus! Raus hier! Vatermord. Brudermord. Da drin ist er! Wir kriegen ihn! Sie kommen. Die Reiter. Zündet das Schloss an! Dann kommt er raus! Mit Schwertern! Aus Feuer! Gleich haben wir ihn! Nein! Mich bekommt ihr nicht! Keiner bekommt mich!